Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Dieses hier ist die letzte Ausgabe von Domian in diesem Jahrtausend. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die letzte Ausgabe, dann gehen wir nämlich ab nächste Woche in die Weihnachtspause. Ich grüße euch herzlich. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht über welches Thema auch immer, die übliche Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Tini, 23, ist die erste heute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Rache. Rache, gut. Ja. Um was geht's? Ja, und zwar hat mein Freund mich vor 2 Monaten verlassen. Ja, wie lange wart ihr zusammen? Ein Jahr. Mhm. Und hatte dann 4 Tage später eine neue. Nach 4 Tagen schon? Ja. Das Schwein. Ja, naja, das geht ja noch weiter. Die ist dann eine Woche später so ziemlich 1000 Kilometer weggezogen. Er ist 1000 Kilometer weggezogen? Sie. Nee, die neue. Mhm. Und ja, dann kam er wieder bei mir an und wir hatten dann noch recht häufig Sex in den letzten 8 Wochen. Mhm. Und er erzählte mir immer, er liebt sie und kam aber trotzdem immer wieder bei mir an. Mhm. Ich habe mich auch dummerweise immer wieder drauf eingelassen. Mhm. Naja, und dann habe ich jetzt mir gedacht, das wäre irgendwie scheiße, wenn er so durchkommen würde. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge im Moment? Ihr schlaft miteinander ab und zu? Immer noch? Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich gesagt, vorbei. Mhm. Also, ich will ihn dann gar nicht mehr sehen, lieber. Und wie hat sich bis jetzt heute ganz aktuell das Verhältnis zwischen ihm und diesem Mädchen, was 1000 Kilometer entfernt wohnt, entwickelt? Na, er fährt da so einmal im Monat irgendwie eine Woche hin. Mhm. Ja, und erzählt er halt irgendwie von großer Liebe und erzählt mir das Gleiche irgendwie über sie. Mhm. Naja, und ich habe gedacht, ich rufe sie mal an und das habe ich dann auch getan. Das hast du gemacht. Und dann haben wir uns eine Dreiviertelstunde gut unterhalten. Mhm. Und hat sie mir erzählt, er hat schon einen Monat, bevor er überhaupt mit mir Schluss gemacht hat, er erzählt, wie verliebt er in sie ist. Und naja, und jetzt hoffe ich mal, dass er seine Abreibung gekriegt hat. Ja, Moment, also der hat dann, was hat er denn für ein Spiel gespielt in den letzten 8 Wochen? Was hat er denn diesem Mädchen erzählt? Was, er liebt sie. Und er liebt mich gar nicht mehr. Und er hat ihr natürlich nicht erzählt, dass ihr miteinander noch was habt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was hat denn die darauf gesagt, als du ihr das denn erzählt hast? Naja, sie wollte es erst nicht glauben. Aber es passte alles super von den Zeiten und so. Mhm. Naja, und dann denke ich mal, hat sie mir geglaubt. Ja. Dann war sie recht wütend. Wann hast du ihr das erzählt? Wann war das Gespräch? Mittwoch. Am Mittwoch. Mhm. Und du hast jetzt noch gar keine Rückmeldung von irgendjemandem bekommen? Nee, leider nicht. Also er wollte den Mittwoch auch gerade runterfahren und müsste dann 2 Stunden nach dem Gespräch so ungefähr angekommen sein. Oh, wie böse. Oh, wie böse. Wo ist das? Wie weit, du sagst 1000 Kilometer entfernt. Wo liegt das? Also Würzburg. In Würzburg, also du musst dann ganz woanders halt. Ja. War das jetzt so gezielt eingefädelt, dass du wusstest, er fährt runter und jetzt rede ich mit der. Wenn er ankommt, dann gibt es das große Donnerwetter da. Also ich wollte es eigentlich schon einen Tag früher machen, damit er überhaupt nicht mehr runterfahren braucht, aber... Ah, so ist das viel schöner. Er hatte mich dann schon wieder so umgarnt, dass ich ihn schon wieder nett fand und ich habe gedacht, das ist doof, wenn er so durchkommt. Mhm. Weil er hat ja praktisch alles, was er will. Mhm. Und wäre ja scheiße, wenn er mit seinen Lügen so weiterkommt. Mhm. Jetzt ist natürlich eine Granate, eine Handgranate hochgegangen, ne? Ich hoffe. Vermute ich mal. Und wahrscheinlich gab es da den Riesenzoff, als er angekommen ist. Ich hoffe. Du hoffst. Aber komisch, dass er sich denn doch noch nicht bei dir gemeldet hat, ne? Ja, das wundert mich auch ein bisschen. Vielleicht hat er einfach auch Schiss. Kann das sein? Ja, von mir? Ja. Warum sollte er? Ja, dass er sich schämt auch, oder dass du ihn fertig machst, oder weiß ich was. Naja, also ich schätze ihn eher so ein, dass er sau wütend ist. Und ich wundere mich auch, dass sich keiner von den beiden meldet, weil sie hat sich auch meine Nummer geben lassen. Mhm. Wie hattest du überhaupt die Nummer herausbekommen von ihr? Wir haben ihn angerufen und uns unter falschem Namen gemeldet und gesagt, wir wären eine Freundin von ihr. Wer ist wir? Meine Freundin und ich. Ach so. Meine Stimme kennt er ja. Achso, ja, verstehe. Also, das war jetzt ein richtiger Racheakt. Fühlst du dich jetzt besser? Ja. Ja. Total. Zumal sie mir halt auch noch erzählt hat, dass er mich ja schon dann die ganze Zeit belogen hat. Mhm. Praktisch. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Wir saßen am selben Tisch und er hat ihr erzählt, er ist in sie verliebt. Und also das finde ich echt frech und dreist, was der treibt. Und nach so langer Zeit des vertrauten Zusammenseins ist das natürlich sehr schlimm, wenn man dann einen Menschen so erlebt und so kennenlernt. Also ich war die letzten 2 Monate ein Wrack. Mhm. Also Also echt, ich habe nur noch Tabletten genommen, ich habe 10 Kilo abgenommen, das ist total schlimm gewesen. Bist du denn generell so eine Frau, die auf Rache aus ist und rachsüchtig ist? Oder war das jetzt, weil die Kränkung und die Verletzung doch zu groß war? Ja, erstens das und zweitens, er belügt und betrügt sie ja auch. Mhm, mh. Ist ja auch... Also, ich wollte nur, dass er nicht so durchkommt. Ich kann das gut verstehen. Ich neige auch zu solchen Empfindungen und zu solchen Aktionen. Das muss man dann auch rauslassen. Ja. Und das hat der andere auch. Das hätte ich mir wahrscheinlich auch vorgeworfen, ewig. Ja, genau. Und das hat der andere dann auch verdient. Ja, das finde ich auch. Ja. Ja, jetzt wäre ich natürlich auch gespannt, wie er sich bei dir meldet oder ob er sich überhaupt nochmal meldet. Na, er muss sich melden. Ich habe noch keine Katze. Wenn was Gravierendes passiert, unterhalten wir uns vielleicht im Januar nochmal. Okay. Tini, schöne Weihnachten. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 567 8111, unsere Nummer, kostenfrei, wenn ihr mit mir reden wollt. Und das möchte jetzt die Dorothee. Und Dorothee ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Dein Thema. Mein Thema ist im Großen und Ganzen die Adoption. Mhm. Und zwar betrifft das mich insofern, dass ich also mit einem Dreivierteljahr adoptiert wurde. Mhm. Und das auch schon sehr früh erfahren habe von meinen Adoptiveltern. Mhm. Und mich eigentlich auch immer dafür interessiert habe, eigentlich so, wo ich herkomme. Das heißt, ich habe also ziemlich schnell auch rausgekriegt, wie meine leibliche Mutter heißt und wo die auch wohnt. Mhm. Habe mich dann vor 4 Jahren mal getraut, auch da hinzuschreiben. Aber erst vor 4 Jahren? Mhm. Mhm. Wie alt warst du, als du das rausbekommen hast? Ich glaube 7 ungefähr. Ach so, lang schon. Mhm. Mhm. Warum hast du nicht früher Kontakt versucht aufzunehmen? Das Problem ist, dass ich also jetzt selber auch immer noch Schiss habe, da anzurufen. Mhm. Und... ich weiß aber, wie gesagt, aus dem Schreiben, was ich da mal hingeschickt habe, da hat meine leibliche Mutter auch geantwortet und hat 2 Bilder mitgeschickt von 2 Brüdern, die ich noch habe. Mhm. Und jetzt seit 2 Wochen oder 3 Wochen ungefähr beschäftigt mich das mal wieder sehr intensiv. Mhm. Und da habe ich gedacht, ich möchte eigentlich sehr gerne Kontakt aufnehmen mit meinen Geschwistern, habe also über die beiden Namen dann, also Adressen versucht herauszufinden, beziehungsweise Telefonnummern. Ja, und da habe ich also bis jetzt leider überhaupt niemanden erreicht, der eventuell zuständig ist. Also immer war entweder kein Anschluss oder das stimmte halt nicht, dass die sich also kannten, dass das Geschwister sein könnten. Mhm. Und jetzt habe ich heute Abend, habe ich dann erst nochmal versucht, meine leibliche Mutter anzurufen, weil ich dann die Telefonnummer habe und habe dann aber doch wieder aufgelegt. Hast du dich nicht getraut? Nee. Und jetzt habe ich gedacht, ich versuche es zumindest, mich zu trauen, hier bei dir mal anzurufen in der Sendung. Und du hast dich getraut und es hat geklappt. Ja, zitter allerdings ein bisschen, weil ich auch weiß, mein Mann hat jetzt so. Merke ich überhaupt nicht. Auf der Arbeit. Aha. Wie heißt der denn mit Vornamen? Der Klaus. Klaus. Klaus, wir grüßen dich recht herzlich. Klaus, der Ehemann von Dorothee. Ja. Ja, und meine Hoffnung war jetzt eigentlich, dass vielleicht irgendjemand in Berlin, denn da komme ich eigentlich her, diesen Anruf vielleicht hört und... oder vielleicht, dass sich irgendjemand melden könnte. Warum? Du musst dich melden. Ja, das Problem ist, weil ich nicht weiß, wo. Also ja, aber du musst dich... Da traue ich mich nicht. Ja, du musst dich trauen bei der Mutter. Ja, die Telefonnummer hast du von der Mutter, ja, ne? Also das ist ja nur der allereinfachste Weg, da anzurufen. Außerdem bist du doch interessiert vermutlich auch an der Mutter, ne? Die kennenzulernen. Geht so. Also geht die Geschwister interessieren mich mehr, weil ich das selber sehe. Ich habe jetzt also 3 Kinder. Ach so. Und ich sehe, wie also Geschwister so zusammen groß werden. Und ich denke, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Mhm. Und ich denke, wenn ich mit meiner Mutter spreche, vielleicht erfährt man... Du hast der Mutter geschrieben, ne? Mhm. Sie hat dir zurückgeschrieben. Hat sie denn nicht zum Ausdruck gebracht, dass sie dich auch sehr gerne kennenlernen möchte? Nein. Nein? Nein, überhaupt nicht. Ach so. Deswegen, weil ich weiß auch nicht genau, ob die Geschwister überhaupt davon wissen, dass ich also auch noch da bin. Mhm. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ich weiß, dass wir in Berlin, dass wir eine große Zuschauerzahl in Berlin haben. Aber wie willst du dich jetzt kenntlich zeigen? Oder wen, wie wollen wir vorgehen? Was willst du sagen, wen du suchst? Die Namen würde ich jetzt nicht gerne hier verbreiten wollen. Klar. Vielleicht gibt es aber auch irgendwelche Zuhörer, die sagen können, ja, ich war auch mal in so einer Situation und habe dann so und so reagiert. Ich weiß nicht, ob es... gibt es bestimmt auch, aber damit ist dir sicher nicht so geholfen. Du willst ja konkret an die Telefonnummer von deinen Geschwistern. Ich weiß nicht, ob das ist... Und das ist das Problem. Ist es jetzt richtig, dass man da anruft oder ist es nicht richtig? Erfahre ich dann vielleicht Sachen, die mich dann noch mehr belasten, dass ich sage, ach... Weiß ich nicht, jetzt hat sie dich abgegeben. Großes Problem. Großes Problem. Ich kann eigentlich natürlich letztendlich aus meiner Lebenserfahrung dir da nichts zu raten. Mhm. Aber ich kann dir erzählen, was ich hier immer und immer wieder schon gehört habe. Mhm. Und der Tenor eigentlich von allen Gesprächen, auch mit Leuten, die im höheren Alter erst zu ihren leiblichen Geschwistern oder Eltern Kontakt aufgenommen haben, war, ich würde sagen, zu 100% so, dass die sagten, gut, dass wir es gemacht haben. Auch wenn es schwieriger vielleicht nochmal geworden ist. Aber man hat Überblick über die eigenen, über das eigene Leben, über die Wurzeln. Man weiß, woher man kommt. Ja. Alle haben immer gesagt, es war schwierig. Ich habe Herzklopfen gehabt, ich habe mich nicht getraut. Genau wie du jetzt auch. Ne? Mhm. Aber letztendlich war es gut, weil ich über mich dann mehr Bescheid weiß. Ich weiß, woher ich komme. Ja. Und manchmal ergeben sich schöne Sachen daraus, dass dann neue, vielleicht enge Verbindungen zu dem einen oder anderen Geschwisterteil wachsen. Kann sein, ne? Weiß man nicht. Also ich würde dann doch sagen, versuch das mal über die Mutter. Ja gut. Okay, versuch mal. Viel Erfolg und toll. Alles klar, danke. Ciao. Und nicht wieder auflegen morgen. Nein, keinesfalls. Gut. Okay, tschüss. Susanna. Susanna, 64 Jahre alt. Schon, ja. Schönen guten Morgen. Das klingt so sehr alt. Nein. Warum? Ich war gerade mit dem... Susanna klingt wie ein ganz junges Mädchen. Ja. Ne? Und insofern ist es völlig in Ordnung. Ja, aber die 64 Jahre klingen so alt. Ja. Aber ich fühle mich natürlich überhaupt noch nicht so alt. Also relativ. Zumal ich meinen 7 Jahre älteren Mann, zumal ich da sehr in die Pflicht genommen bin, weil ich ihn pflege, er ist Alzheimer-krank. Mhm. Und schon sehr lange. Und deswegen ist auch der Ausdruck in die Pflicht genommen werden eigentlich ganz falsch. Denn ich mache das so sehr gern. Und ich würde sagen, bei dem Zuschauer- und Hörerkreis, den du hast, Jürgen, ist das sicherlich interessant zu erfahren, wie das so ist, wenn man sich zwar noch viel jünger fühlt, schon 64 Jahre alt ist und eigentlich im Leben gar nichts mehr wichtig ist, nur noch, dass sich dein lieber Mann wohlfühlt. Mhm. Der sehr schwer krank ist. Sehr schwer krank, ja. Wie viele Jahre ist er krank? Hat er das jetzt schon? Er hat das 6-7 Jahre lang. 6-7 Jahre. Aber das hat natürlich ganz schleichend begonnen. Und erst im Nachhinein habe ich diese oder jene Dinge dann schon für diese Krankheit gehalten. Kannst du mal jetzt auch, nachdem du sehr viel weißt über die Krankheit, sagen, was die ersten Anzeichen waren, wenn du so rückblickend das mal so betrachtest? Vergesslichkeit. Ja, wir wollten in den einen Stadtteil fahren und er ist in den anderen gefahren. Bloß weil wir da öfter mal hingefahren sind. Und das wischt man am Anfang noch so weg, ne? Und denkt, naja gut, kann ja mal passieren. Ja, aber es fällt einem doch auf. Zumal es ein sonst überhaupt nicht vergesslicher Mensch war und sehr intelligent immer gewesen ist, geistig und körperlich sehr gefordert und auch immer sehr interessiert und ein Rumsitzen ohne irgendwas zu lesen in der Hand. Und wenn es auch mal nur etwas Zeitung war, gab es gar nicht. Oder irgendetwas wegschmeißen, ohne das vorher gelesen zu haben, gab es auch nicht. Kannst du dich an einen Vorfall erinnern, wo du gedacht hast, oh je, jetzt ist es aber doch sehr schlimm schon mit ihm? Oder wo dir so die Augen geöffnet wurden, dass er wohl doch krank ist und dass es nicht einfach altersbedingt ist? Ja, als er sich seine Hände nicht mehr richtig gewaschen hat. Das sind so die Dinge, die man nicht lernt, die einem in Fleisch und Blut übergehen. Deswegen hat er das auch als erstes vergessen, wie man es richtig macht. Also ist dir aufgefallen, dass er irgendwann nach Hause kam und nicht mehr die Hände wusch? Oder wie? Ja, das Händewaschen selbst war nur unter das Wasser halten und ins Handtuch. Ach so, er wusste gar nicht, wie man das macht, mit Seife und so. Ja, und er wurde auch immer ungeschickter mit der Seife. Ach so, immer ungeschickter. Und wenn du ihn dann darauf angesprochen hast, wie hat er sich denn dazu geäußert? War ihm das stellenweise noch schon auch klar, dass irgendwas in ihm passiert? Ja, das war ihm klar. Also es gab Zeiten, wo du mit ihm über diese Krankheit noch reden konntest? Nein, ich habe ihm die Krankheit selber verschwiegen. Ich habe dann mir Material zuschicken lassen und habe das versteckt, damit er nicht wusste, was es ist. Aber du sagst selbst, dass er sehr belesen war und intelligent. Ja. Kam er nicht selbst auf die Idee, dass er Alzheimer vielleicht erkrankt? Damals war diese Krankheit noch nicht ganz so im Gespräch. Ah ja. Vielleicht sind es auch schon 8 Jahre her. Das sind so die Anfänge gewesen. Jetzt beschreib doch mal den Zustand, in dem er sich im Moment befindet. Im Moment liegt er nur noch. Er nimmt noch sehr vieles wahr, kann sich aber schon ein Jahr lang nicht mehr äußern, kann überhaupt nicht mit mir sprechen. Hast du den Eindruck, dass er dich kennt? Wie bitte? Hast du den Eindruck, dass er dich kennt? Oh ja. Das ja. Das ist ja eben das, sicherlich sehr, der sehr verschiedenartige Verlauf dieser Krankheit. Es gibt wahrscheinlich zig Variationen. Dass er mich jemals nicht erkannt hat, gab es überhaupt nicht. Dann sagt man ja, oder man liest das oft bei Alzheimer-Patienten, dass man vermutet, dass diese Leute in einer für sich ganz umkapselten Welt leben und in dieser Welt auch irgendwie ruhen. Hast du den Eindruck, oder hast du den Eindruck, dass er leidet auch daran? Nein, habe ich nicht. Und ich muss dir gestehen, also er leidet nicht. Nein, er leidet darunter nicht. Er leidet darunter nicht. Mhm. Nein, er leidet höchstens an. Er hatte immer einen bestimmten Bewegungsdrang. Und dass er jetzt so ruhig liegen muss. Wie ist denn das? Und musst du ihn auch füttern oder sauber machen? Na ja, er hat inzwischen schon eine Magensonde, weil er nicht mehr schlucken kann. Er liegt bei dir zu Hause, also in der Wohnung. Ja. Ja, wir haben die Wohnung umfunktioniert, also das heißt, wir haben das Schlafzimmer von oben nicht mehr benutzt, haben unten ein Wohnzimmer aufgelöst und daraus ein schönes Schlafzimmer gemacht. Zwischen den beiden Räumen ist eine Schiebetür, sodass er voll in den Wohnraum integriert. Schläfst du mit ihm im gleichen Raum? Ja. Das ja. Ja, wir haben dieses eine Bett rausgenommen, das heißt, das waren ich hatte schon von vornherein dann Komfortliegen hießen die, mit höherer Liegefläche. Und das war natürlich dann irgendwann noch zu niedrig und er hat ein Pflegebett bekommen, was auch sehr schön ist, nicht so weiß, sondern beige. Und da das ganze Zimmer sehr hell ist und dieses beige Bett mit diesen Holzteilen, sich da gut macht und auch verstellbar ist, sind wir alle vollkommen zufrieden. Du musst ihn aber also wirklich auch wahrscheinlich immer zur Seite legen, damit er sich nicht wund liegt. Du musst ihn sauber machen, du musst ihn waschen, du musst alles mit ihm machen. Ich habe natürlich Hilfe. Unser jüngerer Sohn hilft mir dabei, der da etwas erstmal aufgegeben hat und zu uns gekommen ist. Der Größere könnte sowas nicht. Der ist bei seiner letzten Schulimpfung umgefallen. Der könnte sowas gar nicht. Aber die Hauptarbeit machst du alleine, kann man so sagen. Aber ich habe auch Hilfe. Manches geht nicht allein, kräftemäßig. Ne? Natürlich, Aber das, was ich allein machen kann, das mache ich schon alleine und ich mache es auch gerne. Kann er normal schlafen oder liegt er da auch wach nachts? Er ist auch viel wach, aber und er muss auch abgesaugt werden. Er kann seinen irgendwie entstehenden Mundschleim nicht mehr abhusten und das muss dann abgesaugt werden. Und er muss dann ein bisschen mit solchen Mundsticks für die Mundhygiene sind, die erfrischt werden, weil sonst der Mund auch sehr trocken ist. Also er ist ein wirklich sehr schwerer Pflegefall, das höre ich jetzt schon. Also es ist kaum mehr zu steigern noch. Ja. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet? 42 Jahre. Ja. Jetzt muss ich dich mal fragen, Susanna, du hast es gerade auch so gesagt, du wirkst so vital und so, du fühlst dich auch so jung. Und jetzt erlebst du mit, wie der Mensch, den du wahrscheinlich sehr geliebt hast und natürlich immer noch sehr liebst, wie der so ganz allmählich von uns geht eigentlich. Ja, und das ist das. Wie verkraftest du das? Das ist sehr schwer. Ich verkrafte es vielleicht dadurch, dass ich weiß, dass er dankbar für meine Zuwendung ist, dass er weiß, dass ich ihn auch heute noch sehr lieb habe. Und für mich selber ist das so ein gutes Gefühl, dass er sich in meiner Nähe immer wohlfühlt. Gibt es denn dennoch bei dir schon mal so Gedanken, dass du überlegst, wenn du ihn da so liegen siehst in seiner Hilflosigkeit, wäre er doch bald erlöst? Nein. Das nicht? Nein, weil er nicht so leiden muss. Ich wünsche mir, dass er, ich habe jetzt einen Rollstuhl für ihn bekommen und ich wünsche mir, dass er noch sehr viel hier sitzen kann in dem Rollstuhl. Ich muss ihn gerade etwas wieder hochpeppeln, weil er gerade wieder eine Lungenentzündung hinter sich hat. Und sicherlich durch das lange Liegen. Und da der Kreislauf da etwas gestört ist und man nicht so durchatmen kann. Und ich hoffe einfach, dass er ein bisschen kräftiger wird wieder, damit er dann öfter auch im Rollstuhl sitzen kann und hier was miterleben kann. Ich muss auch sagen, wir haben ihn auch sehr oft in seinen, das war eben dann sein Sessel, gesetzt. Und da saß er meiner Linken um die Ecke, an der Stirnseite des Tisches. Und ich gleich an hinter der Ecke, dann rechts neben ihm. Und wenn ich dann das eine Mal passierte, ist irgendwie, dass meine Hand da zu liegen kam, da hat er meine Hand gestreichelt. Er konnte schon lange nicht mehr sprechen, aber die Hand gestreichelt hat er. Ist es denn so, dass du, ich möchte nochmal auf dieses Jungfühlen zurückkommen, hast du nicht den Eindruck, dass du durch diese sehr große Belastung nicht auch doch schneller alterst und älter wirst? Nein, habe ich nicht. Dazu bin ich zu sehr gefordert. Ich muss ja einfach, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Und ich verstehe. Ich habe einfach so die Einstellung, ich muss ja so viel wie möglich an Vitalität mir bewahren, damit es ihm gut geht. Natürlich, das musst du, ja, klar. Ich war ein Mensch, der nur für seine Familie da war. Susanna. Für mich und für unsere beiden Söhne. An sich war sehr, sehr anspruchslos, was ihn selbst betrifft. Susanna, jetzt ist die Krankheit, so wie du es das beschrieben hast, schon sehr weit fortgeschritten. Ja. Kann sie noch weiter fortschreiten? Bevor der Tod eintritt, gibt es da Erwartungen? Das kann jederzeit sein. Also kann es noch schlimmer werden, dass er, was ist noch möglich, dass er nur noch die Augen zu hat? Oder? Dass er einfach aufhört zu atmen. Wenn ich manchmal höre, dass er so irgendwie, dann saus ich hin, dann bin ich schnell bei ihm, ob das etwa sein letztes Atmen war. Und ich will ganz glücklich sein, wenn ich dieses Weihnachten mit ihm noch, wir dieses Weihnachten mit ihm noch erleben können und vielleicht auch Silvester. Vielleicht kann ich ihm noch so viel Kraft wieder durch etwas Hochpeppeln bringen, dass er auch noch etwas länger bei uns ist. Also Susanna, aber ich möchte das natürlich so weit wie möglich von mir schieben. Ich möchte dir das sehr von Herzen wünschen, dass ihr dieses Weihnachtsfest noch miteinander verbringen könnt. Und wie du es gerade gesagt hast, vielleicht auch Silvester und noch ein wenig vom neuen Jahrtausend. Und ich muss dir sagen, dass ich hohen Respekt habe vor dem, was du da leistest. Ich weiß, dass das sehr viele Menschen tun in Deutschland, die ihre Angehörigen so pflegen. Aber wenn man das dann so hautnah mal erzählt bekommt, ermisst man ja erstmal, was für eine unglaubliche Verantwortung dahinter steckt und Arbeit und Energie. Naja, und Liebe eben auch, ne? Viel Liebe. Viel Liebe. Und das macht es einem leichter. Und ich muss dir gestehen, ich habe schon mal versucht, dich zu bekommen, als eine ältere Dame, die ihren Alzheimer-kranken Mann pflegte, dich um Rat bat. Ich glaube, sie hieß Heidi. Ich weiß es aber nicht mehr so ganz genau. Und damals war ich etwas sehr entsetzt. Du hast natürlich es gut gemeint mit ihr. Und es wird dir kein Mensch als Fehler ankreiden, wenn du ihr gesagt hast, geraten hattest, nein, er in seiner kleinen, sie sagte, ach, er will auch nicht, er will sich auch nicht, er erklärt sich nicht bereit, in Pflege gegeben zu werden. Die Verwandten sind da dagegen und das weiß er und da will er nicht. Das fand ich schon mal so ein bisschen roh. Die Menschen soll man doch nicht abschieben. Natürlich nicht. Also. Und dann war, hast du sie beraten und dann hatte sie da einen Bekannten und er wäre auch aggressiv und sowas. Was hat es war keinen einzigen Tag mein Mann in seiner Krankheit aggressiv. Liebe Susanna, ich glaube dir das wirklich sehr und wir merken ja auch wirklich dein Engagement. Ich möchte dir von ganzem Herzen schöne Weihnachten wünschen, dir und deiner Familie. Und darf ich noch ganz schnell was sagen? Ja, bitte. Dieser Begriff in ihrer Welt, das ist gar nicht so sehr. Sie fühlen und spüren alles. Mhm. Ich habe vor ganz kurz, also vielleicht vor 8 Wochen, gesagt, als ich wieder da war die Schiebetür gerade mal zu und er hat gehustet und ich kam schnell rüber und habe gesagt, ich bin ja da, Fadilein, ich bin ja da und ich habe dich, du weißt, ich bin immer da und ich habe dich ganz lieb. Am meisten auf der Welt wirst du ja lieb gehabt. Susanne, ich glaube das. Jetzt müssen wir nur mal einen kleinen Schlussstrich ziehen. Wir haben noch so viele Leute, die auch noch auf das Gespräch warten. Nochmals von ganzem Herzen alles Gute und schöne Weihnachten. Danke. Susanne, tschüss. Auch. Und weiter so. Okay, danke schön. Tschüss. Mhm. Tschüss. Es geht weiter mit Nadine. Und Nadine ist 15 Jahre alt. Ja, hi. Hi, Nadine. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist mein Ex-Freund. Mhm. Und zwar sitzt der im Knast. Der sitzt im Knast? Ja. Wie alt ist er? 23. Warum sitzt er im Knast? Weil er damals vom Bund abgehauen ist. Aha. Flucht also. Mhm. Ja, und das hat sich auf 3 Monate hin, also halt 3 Monate sollte er gehen. Mhm. Dann stand aber noch Bewährung offen. Und es war halt so, dass keiner wusste, ob er diese Bewährung jetzt noch halt aussitzen muss. Mhm. Und ja, dann hatten wir halt gesagt, dass wir uns die Zeit lang trennen. Und wenn er dann rauskommt, dass wir dann nochmal darüber reden können. Wie lange ist das alles her, um das einzuordnen? Also er kommt jetzt am 23. wieder raus, also dann hat er seine 3 Monate. Mhm, ja. Und ja, und er hatte mir damals halt gesagt, dass wenn er wieder rauskommt und ich einen neuen haben sollte, dass er dann halt gleich wieder für 15 Jahre reingeht. Und zwar, weil er dann halt, was weiß ich, eine Dummheit machen will. Mhm. Und ja, jetzt ist es so, dass wir dann noch eine Zeit lang Kontakt hatten. Mhm. Bis wann hattet ihr Kontakt? Noch 1 Monat danach so ungefähr. Mhm. Nee, sag mal so bis wann? Bis jetzt im Herbst oder im Sommer oder wann? Jetzt bis vor 2 Monaten ungefähr. Mhm. Mhm. Und dann ist mir was Dummes passiert und zwar ist dann mein Ex aufgetaucht. Mhm. Und wie dein Ex aufgetaucht? Ich meine, der sitzt im Knast. Ja, der davor. Ach, der davor. Ja. Ja. Und dein Ex-Ex. Ja. Ja. Und der hatte dann halt, wir hatten uns dann halt auch öfter mal wieder getroffen. Also ihr habt was angefangen miteinander wieder? Nein. Nein. Und er wollte halt mehr und dann habe ich halt gesagt nein. Mhm. Und dann meinte er wohl, er müsste mich vergewaltigen oder wie auch immer. Also ich sehe das jetzt irgendwie nicht so direkt so, es war eine ganz komische Geschichte. Mhm. Aber jedem, dem ich das erzählt habe, meinte halt, das wäre eine Vergewaltigung gewesen, weil ich das nicht wollte. Mhm. Nadine, wo liegt das Problem jetzt? Er kommt am 23. raus. Du sagst, er ist mein Ex-Freund. Und er hat angedroht, wenn du da irgendwie mit jemand Neuem was anfängst, dann tickt er aus. Ist denn jetzt jemand Neues da? Ja. Wer ist es denn? Der Ex-Ex oder noch ein anderer? Noch ein anderer. Noch ein anderer. Ja. Und mit dem bist du jetzt richtig zusammen? Ja. Ja. Und dein Ex-Freund im Knast weiß davon noch gar nichts? Nein. Dem hast du das nicht geschrieben? Nee. Geht er denn davon aus, dass ihr immer noch miteinander zusammen seid? Ich weiß nicht, was er da macht, weil nach dieser Geschichte mit meinem Ex-Ex hat er sich ja nicht mehr gemeldet. Ach, das weiß er? Ja, das weiß er. Mhm. Ich verstehe nicht so ganz, was hast du ihm denn da geschrieben mit dem Ex-Ex? Da hatten wir telefoniert und das habe ich ihm dann halt auch so erzählt, wie es gewesen ist. Mit dieser Vergewaltigung oder was? Ja. Gut, daraus könnte er jetzt noch nicht schließen, dass du weg bist. Wie hat er denn darauf reagiert überhaupt? Er war doch wütend auf den wahrscheinlich. Ja, er hat mir halt gesagt, ich soll ihm die Adresse schicken. Mhm. Das habe ich nicht gemacht. Nee, das ist auch in Ordnung so. Also das. Aber du hättest ihn doch informieren müssen jetzt, dass du einen neuen Freund hast. Ja, aber ich habe, weil er sich nicht gemeldet hat. Mhm. Dann auch eine ganze Zeit lang. Ich habe ja auch die ganze Zeit auf ihn gewartet dann. Mhm. Bis vor 3 Wochen dann halt. Und er hatte sich nicht gemeldet. Ich hatte halt nur Kontakt zu seiner Mutter. Mhm. Weiß die Mutter das jetzt, dass du einen neuen Freund hast? Ja. Aha. Kann das sein, dass sie ihn schon eingeweiht hat? Ich glaub's nicht. Mhm. Ja, also da muss jetzt was passieren, ne? Ja, weiß ich. Ich habe wahnsinnige Angst davor, dass der jetzt rauskommt am 21. Dann versuche das doch auf jeden Fall. Wie ist der Kontakt zu der Mutter? Sehr gut. Sehr gut. Dann besprich dieses Problem doch mit der Mutter, dass sie ihn einweiht auf jeden Fall. Ja, nur ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn er dann wirklich draußen ist, weil... Das weiß ich auch nicht, wie das ist, aber es ist natürlich erstmal wichtig, dass er das überhaupt mal weiß. Und dass die Mutter, die kann ja vielleicht auch auf einer anderen Ebene mit ihm reden, dass er eben nicht austickt. Und wenn er jetzt eine Dummheit macht, er dich dadurch auch nicht zurückbekommt. Das ist ja wichtig, dass sie ihm das klar macht. Naja. Du willst auf keinen Fall mehr was von ihm. Ja, im Grunde genommen erstmal nicht. Mhm. Gut, also jetzt nicht, ne? Nicht erstmal und hin und her und Eisen im Feuer halten. Du hast jetzt einen neuen Freund, basta, jetzt erstmal Schluss. Sprich mit der Mutter, die soll ihn wie auch immer, vielleicht jetzt noch oder wenn er dann aus dem Knast nächste Woche rauskommt, mit dieser für ihn traurigen Nachricht vertraut machen und dann muss man weiter gucken. Hm? Finde ich das die beste Lösung. Ja, nur das Ding ist, was mache ich, wenn er dann doch austickt? Naja, deswegen soll die Mutter erstmal mit einbezogen werden. Hm. Und die kann vernünftiger mit ihm reden und die nimmt er vielleicht ernster, als wenn du mit ihm redest. Hm? Weiß ich nicht. Versuch das mal. Mhm. Ja? Alles Gute. Jo. Tschüss, Nadine. Tschüss. Tschüss. 1:30 und 30 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 41 Sekunden, jetzt Radio 1 live und das WDR Fernsehen. Und wir haben heute Nacht eine offene Telefon-Talkshow Domian. Das heißt, ihr könnt ganz einfach anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Das ist die letzte Sendung vor unserer Weihnachtspause. Ab Montag ist Domian Weihnachtspause und wir sind dann wieder da am 10. Januar. Und zu Weihnachten habe ich etwas sehr Nettes bekommen. Das will ich euch mal kurz zeigen. Von einer anonymen Schreiberin. Also ganz anonym nicht. Von Sabine. Von wo, weiß ich nicht ganz genau. Und Sabine hat mir eine CD gebrannt. Vorne mit einem wunderschönen Winterbild. Ich bin ja der Schneefreund. Das habe ich ja schon oft erzählt. Und das ist ein sehr schönes Bild hier. Ganz tief verschneit und ein Holzhaus. Und auf dieser CD sind tatsächlich doch einige Schlager. Zum Beispiel von Roy Black, ganz in weiß. Oder von Christian Anders, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Andy Borg, die berühmten drei Worte. Oder Manuela, Schuld war nur der Bossa Nova. Und so weiter. Darüber freue ich mich sehr und vielen Dank an Sabine. Und ich freue mich über solche kleinen Nachrichten wie diese hier auch sehr, dass die deutschen Hausfrauen vielleicht doch noch besser ihre Arbeit verrichten können durch diese Sendung. Das ist ein schönes Kompliment. Das schreibt mir beispielsweise Edda aus Lauterbach. Die schreibt, lieber Domian, früher war Bügeln für mich eine lästige Beschäftigung. Das hat sich geändert, seit ich dich und deine Sendung kenne. Ich zeichne deine Sendung sehr oft auf und schaue sie mir dann beim Bügeln an. Und das heißt, ich kann die Wäsche ganz ordentlich bügeln und dir gleichzeitig zuhören. So will ich euch, liebe Edda. Das ist sehr schön von dir erfahren zu haben. Es geht weiter mit Felix. Und Felix ist 16 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Felix. Ja. Ja. Ich will dich ein bisschen aufheitern. Ich habe ein Radigramm für dich. Du hast ein Radigramm für mich? Ja. Ein Radigramm. Ich hoffe, das hat Stefan Rath noch nicht gemacht. Ja, das weiß ich nicht. Ja. Er war ja bei mir vor einer Weile, weißt du. Ja, das weiß ich. Ich würde sagen, wir hören es uns sofort an, ne? Gut. Ehe wir jetzt lange hier rumlabern. Ja, klar. Ne? Gut, okay. Felix, mit einem Radigramm bei Domian. Gut. Augen. Ist noch da? Nee, du hast jetzt irgendwie auf okay, was drauf gedrückt. Dieses Lied habe ich geschrieben für einen sehr, sehr netten Mann. Er sitzt gerade auf einem Stuhl und schaut mich durch den Fernseher an. Warte mal, jetzt bin ich irgendwie... Augenblick, ich hab das gleich. Wir fangen nochmal von vorne an. Okay, ja. Weiter. Habt ihr eine Ahnung, wer das wohl sein kann? Ja, genau, es ist Domian. Wer schützt uns in der Not und wer bewahrt uns vor dem Tod? Wer hat immer die Lösung parat und wer hat bald Geburtstag? Welche Sendung schauen wir uns beinahe täglich an? Domian, Domian. Ja. Bravo! Bravo! Felix, ganz kreativ. Ich bin ganz gerührt. Gestern hatte ich ein Gedicht von einer 91-jährigen Zuhörerin. Das ist ja toll. Irre, ne? Und jetzt habe ich ein Rabigramm von einem 16-jährigen. Ja. Also das ganze Spektrum menschlicher Existenz ist hier versammelt nachts. Bist du auch ein Fan von Stefan Raab? Jein, das ist ganz kompliziert bei mir. Warum? Fan kann ich nicht sagen. Ich respektiere ihn und ich. Oh. Er hat. Das ist wirklich kompliziert bei mir. Weil ja, sagen wir so, lachst du? Viele Leute, die ich respektiere. Lachst du über ihn? Ich lach nicht über ihn, ich lach mit ihm. Ach ja, du bist aber ein ganz, ganz feinsinniger. Sitzt du schon mal vom Fernseher bei TV Total und haust dir auf die Schenkel? Manchmal. Ich mag Raab in Gefahr, ich mag seine Schlagfertigkeit, ich mag seine Art. Ja. Und ja. Ich habe mir viel Zeug von ihm auf der Ukulele abgeguckt, aber ich renne jetzt nicht rum und vergötter ihn. Aber wenn er auf dem Marktplatz stehen würde, würde ich auch stehen bleiben und zuhören, was er sagt. Sagt man eigentlich Ukulele oder Jukulele? Ukulele, glaube ich. Ukulele ist Englisch. Ukulele, genau, ja. Bist du denn auch so ein bisschen künstlerisch drauf? Ja, klar. Mhm. Und möchtest du auch in die Richtung gehen, so Showbusiness oder Musiker oder sowas? Ich bin eher ein eher schüchterner Mensch. Ehrlich? Das heißt, ich stehe nicht so gern vor Publikum oder so. Aber jetzt hast du vor ganz vielen Leuten, ja, ziemlich akustisch. Ja, 10.000 Leute, die täglich anrufen, oder wie habe ich das mitgekriegt? Anrufen noch viel mehr, 30.000 bis 40.000. Meine Güte, ja. Ja, die kennen mich ja eigentlich, obwohl, okay, ganze Freunde hängen jetzt dran und ja, Hören sich das an und lachen sich kaputt. Also ich habe mich sehr gefreut. Das ist ja ein so schönes, kleines Weihnachtsgeschenk für mich und damit kann man jetzt ganz entspannt in den Winterurlaub gehen. Schöne Weihnachten. Ja, dir auch, Felix. Danke. Gut. Tschüss. Guten Rutsch. Danke. Tschüss. Johannes, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Johannes, was ist dein Thema? Du bist ich? Das Thema. Ja, ich habe dich eben gesehen in der Harald Schmidt Show. Ja, da war ich gerade. Ja, und ich finde, der Harald hat absolut die falschen Fragen gestellt. Warum? Ja, also du hast ja deine Geschichte erzählt. Ja. Und der Harald hat so die Fragen gestellt, so für so den Gag zu machen. Und ich hatte die ganze Zeit eine andere Frage im Sinn. Und dann frag du jetzt mal vielleicht. Ja, also was ist aus der Claudia geworden? Hast du mal was von der gehört? Nein, nie wieder. Sie ist dann irgendwann weggezogen, als wir 19 Jahre alt waren, 10 Jahre ungefähr. Ich weiß nicht, was sie heute macht. Ich weiß auch nicht, was sie so heute denkt, wenn sie mich vielleicht im Fernsehen sieht. Wenn du von ihr erzählst? Ja, wenn ich von ihr erzähle und wie das damals so war und wie sie das fand. Nein, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Das war die Frage, die dir noch auf den... Nein, es ist natürlich, also, und der Sinneswandel hat mich auch interessiert. Der Sinneswandel? Also, es war ja nur ein kurzes Gespräch beim Harald und, und ich weiß nicht, ob das nicht länger gewesen ist, aber... Was meinst du denn mit Sinneswandel? Ich bin nicht mehr rumgekommen. Was meinst du denn mit Sinneswandel? Also, du hast gesagt, du warst gläubiger Christ und ja, so hätte ich dich absolut nicht eingeschätzt. Wie kam das? Wie das kam? Ja. Das kann ich ja gar nicht sagen. Es war irgendwie so, als Jugendlicher habe ich mich beschäftigt so mit Kirche und Bibel und so etwas und irgendwie war es dann plötzlich da. Und ich habe es geglaubt und war ganz fanatisch und bin immer in die Kirche, das habe ich vorhin auch erzählt, immer in die Kirche gegangen. Ja. Hab keinen Gottesdienst ausgelassen und das ging dann so bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr. Und dann war es auch wieder fast ganz radikal zu Ende mit der ganzen... Du hast gesagt, du bist aus der Kirche ausgetreten. Ja, bin ich. Genau, der krasse Gegensatz. Mhm, genau, ja, bin ich. Mhm. Wie kam das denn dann wieder? Das kann ich gar nicht, auch wiederum nicht so ganz richtig sagen. Das war so eine Auseinandersetzung auch so mit Philosophie, die sich mit dem Christentum kritisch beschäftigt hat. Und irgendwann war der Glauben weg, zumindest so in dieser Form, wie die Kirche es mir damals vermittelt hat. Also du hast ja viele Gedanken drüber gemacht. Sehr viele, ja, sehr. Mhm. Mhm. Und ich weiß, du bist homosexuell, ne? Ja. Und wie war das denn? War das bei dir in der Jugend, in der Pubertät nicht so? Nee, überhaupt nicht. Das, also aber später? Ja, also den Spaß am gleichen Geschlecht, der kam erst so Mitte 20. Ach so. Ja, Mitte 20. Mhm. Also du hast noch gute Chancen, Johannes. Naja. außerdem wollte ich deine Sendung loben. Also das ist ja nett von dir. wobei ich eine kleine Kritik habe. Bitte. Du machst immer dann Ferien oder Pause, wenn ich Zeit zum Gucken habe. Also wenn ich auch frei habe. Ich kann die Sendung also nicht immer sehen oder selten sehe ich sie. Diese Kritik müssen wir sehr ernst nehmen. Das hören wir auch sehr oft in der Sommerzeit, in der Sommerpause, dass ganz viele Schüler vor allen Dingen sagen, Mensch, jetzt haben wir Zeit, nachts uns das Ding reinzuziehen. Ja. Und ihr seid nicht da. Also ich habe es gestern Abend gesehen und dann fingst du an mit der Weihnachtspause und dann habe ich mich schon wieder geärgert. Aber ja, also wir sollten wirklich in der Tat mal für nächstes Jahr nachdenken, irgendwie die Pause in den Herbst zu legen oder in den Frühjahr zu legen und knallhart im Sommer durchzuziehen, ja, damit ihr Schüler auch immer schön nachts lange Fernsehen gucken könnt und Radio hören könnt. Ja. Außerdem wollte ich noch was sagen. Du hast eben auch vom neuen Jahrtausend geredet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber... Ja, ich weiß es. Soweit ich es weiß, ist es ja mathematisch nicht korrekt. Ich weiß, du bist ein kleiner Klugscheißer. Nee, ich bin kein Klugscheißer. Aber es klingt doch so schön, jetzt Jahr 2000, neues Jahrtausend. Du kannst ja positiv nehmen, feiert dann nächstes Jahr nochmal. Ich finde es auch völliger Quatsch, dieses ganze Millennium-Gerede. Für mich ist das ein ganz normales Silvester und das... Was ist denn in Köln so los? In Köln steigt in jeder Ecke eine Party. Echt? Wir haben nämlich vor, da hinzukommen. Ja? Woher kommst du? Ich komme aus der schönen Eifel. Aus der Eifel, ja, das ist ja nicht weit. Dann komm mal in den brodelnden Moloch Köln. Ja. Ich weiß, was hier die Luzi tanzt, Silvester. Ich hoffe. Ja, und man geht um Punkt 12 Uhr auf die Rheinbrücken. Das ist wirklich das Allerschönste. Da kann man das Feuerwerk über der Altstadt sehen. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Von der Brücke aus? Von den Rheinbrücken, ja. Mhm. Ja. Ja, vielleicht sehen wir uns. In Köln. Ich bin in Köln, ja. Okay. Alles Gute, schöne Weihnachten, Johannes. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss, danke. Marion, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Marion. Dein Thema. Also mein Thema wäre Kinder, deren Eltern im Gefängnis sind oder waren. Mhm. Das war bei mir der Fall. Also deine Eltern waren im Gefängnis oder sind? Waren. Ihr habt abgesessen, ja. Deine Eltern oder ein Teil der Eltern? Eltern, beide waren weg. Beide Eltern? Zusammen, ja. Wie alt warst du da? Da war ich 13 Jahre alt. Wie lange waren die im Knast? Meine Mutter hat 9 Jahre bekommen und mein Vater 11. Meine Mutter hat 4 Jahre abgesessen auf Bewährung. Mhm. Und mein Vater weiß nicht, weil ich zu ihm wenig Kontakt habe. Mhm. Waren die wegen derselben Straftat im Knast? Ja, weil mein Vater hat sie, wenn man das sagen, dazu gezwungen vielmehr. Also er wollte, dass sie mitmacht. Mhm. Was haben sie gemacht? Ja, es ist erst so kleine Einbrüche, so Häuser, weißt du, so, und dann steigert sich immer mehr hinaus, Banküberfälle, die haben wirklich, also, in Banken, also wie im Fernsehen, kann man sagen, ne, überfallen. Also die beiden, alleine? Ja. Mhm. Also ein richtiges Gangsterpaar. Ja, wie Bonnie und Clyde, das heißt immer Bonnie und Clyde, also, ne, wie früher das Gangsterpärchen, so ungefähr. Jetzt warst du 13 Jahre, als die in den Knast gekommen sind. Mein Bruder selber damals anderthalb. Mhm. Der bricht doch wahrscheinlich für ein heranwachsendes Mädchen die Welt. Ja, ich habe gerade Pubertät. Ich wusste übrigens, ein Gefängnis war für böse Menschen gedacht, die was für böse gemacht haben. Und ich kannte meine Eltern nicht anders. Irgendwie war wie ich jetzt, also Elternpaar auch. Ist irgendwie die Welt zusammengebrochen, muss ich sagen. Mhm. Ich konnte heute Morgen meine Mutter nicht sehen. Ich wusste nicht. Wer hat es dir denn dann erzählt und erklärt, was da passiert ist? Also ich war erstmal über Wochen so mein Großeltern gewesen, habe ich da hingeschickt. Mhm. Mich und mein Bruder haben gesagt, ich komme Sonntag wieder und hole wieder ab. Mhm. Hab den gewartet und dann kamen plötzlich meine anderen Großeltern, für meinen Vater die Eltern, kamen an und haben mich erstmal rausgeschickt. Mhm. Und habe erstmal gewartet, viele Stunden, und kam mein Opa aufgelöst rein und hat es mir erzählt. Also ich wusste irgendwie nicht genau, was los war. Also sie hat dann die Wahrheit gesagt? Ja. Mhm. Das war ein Schock, muss ich sagen. Das glaube ich. Ich wollte nicht, dass ich also nicht in die Schule gegangen. Ich war so... Hast du dich nicht auch unglaublich geschämt? Das war ja das Schlimme, geschämt. Und ich habe dafür das büßen, was sie gemacht haben in der Schule. Waren deine Eltern... Ich habe nichts verbrochen, aber die Leute, die haben... Da gab es Leute, die haben gesagt, ach du Verbrecherkind, und die andere Seite kann man den bemitleiden. Konnte ich auch nicht gut haben, weiß ich nicht. Du hast vorher gar nicht so bemerkt, dass die solche Sachen gemacht haben? Nee. Überhaupt gar nichts. War dein Vater normal berufstätig? Ja, meine Großeltern und mein Vater vorher auch im Gefängnis, aber die haben es dann vertuscht. War dein Vater normal berufstätig vorher? Nee, arbeitslos. Mhm. Er wollte eigentlich gar nicht arbeiten. Das war, deswegen hat er das ja auch gemacht. Ja. Also weil mir diejenige sehr viel Geld und nichts zu tun. Ne? Und wo bist du dann hingekommen? Also erst waren wir beide, meine Mutter und ich, bei meinen Großeltern. Mhm. Also meine Mutter, die Eltern. Mhm. Und nach einiger Zeit hat das Jugendamt aber beschlossen, dass mein Bruder weg muss. Er war ja noch ein Baby, kann man bald sagen. Und meine Oma war schon über 60, mein Opa über 70. Mhm. Also ins Heim musst du, oder was? Er konnte zu meiner Tante, also zu meinem Onkel. Und der Onkel war der Bruder meines Vaters. Mhm. Und sie haben ihn aufgenommen. Wie war das denn, als deine Mutter aus dem Knast rauskam? Bist du dann nach Hause wieder gekommen? Also ich war da damals schon 16, ne? Das war ja das Problem, was mich heute eigentlich belastet. Sie hätte eigentlich meinen Bruder wiederkriegen können, aber sie wollte nicht. Ich weiß noch nicht warum, bis heute nicht. Ja, was war denn mit dir? Bist du bei deinen Großeltern geblieben? Ja, ich war schon 16 und sie hatte schon einen neuen Mann wieder und war schwanger und hat schon, also wenn das seine Schwester dann bekommen, ich wollte nicht dahin zurück. Wie ist denn dein Kontakt? Also, 2 Jahre hatte ich denn noch, bis ich volljährig war, ich bin da geblieben. Wie ist dein Kontakt heute? Zur Mutter, zum Vater sagst du, ist der Kontakt? Zu meiner Mutter, es ist nicht mehr wie Mutter und Tochter, mehr wie Freundschaft. Weil ich kann nicht verzeihen, dass sie nicht mehr Kontakt zu meinem Bruder haben möchte. Sie also keine Freundschaft, oder was? Also Freundschaft wohl, aber nicht wie Mutter und Tochter, verstehst du? Ja, nee, gut, aber Freundschaft ist ja nun auch schon viel, wenn man sagt, ich bin meiner Mutter sehr befreundet. Ist viel, es reicht mal erst auch. Machst du mir tut eigentlich meinem Bruder leid, weil er war damals immer zwischen halb in der Klinik gewesen, weil er konnte mit ihr fertig werden. Hat deine Mutter, die deine Freundin jetzt ist, wie du sagst, dir das mal begreiflich machen können? Nee, ich habe sie gefragt, und warum? Und sie blockt ab. Mein Mann, ich bin ja verheiratet, hat auch gefragt, und sie blockt ab, sie will einfach nicht darüber reden. Ist sie sich schämt? Ich weiß es nicht. Machst du heute deinen Eltern, du bist, was habe ich gesagt, 26 Jahre alt, gravierende Vorwürfe, dass sie das getan haben? Dass sie meine Jugend übrigens zerstört haben. Heute auf morgen war ich ja alleine. Ja, eben. Ich war mit den Großeltern, aber ich war irgendwie... Kommt da nicht so... Das bleibt bei mir heute noch. Ich verstehe es nicht. Dass ich fertig werden kann, dass es einfach irgendwie so war. Also du machst denen schon Vorwürfe? Ja, mehr mein Vater. Also ich habe das, was ich da alles erfahren habe von ihm, was er gemacht hat, also das ist ein lange Latte, da kann ich ein Buch drüber schreiben, ehrlich gesagt. Also die haben ja nur wirklich deine Jugend zerstört, ja. Ne? Gut, meine Mutter hätte vielleicht was gegen tun können. Warum? Sie hat wieder diese Angst gehabt, er hat gedroht, uns alle umzubringen, wenn sie nicht tut, was er will. Vielleicht hat sie enormen Druck, dass sie so viel Angst hatte, dass sie denn... Also ihr Kontakt heute ist zur Mutter einigermaßen okay, sagst du, relativ freundschaftlich. Bist du sicher, dass deine Mutter keine krummen Sachen mehr macht? Nee, das tut sie nicht mehr, nein. Also das war ein Ausrutscher gewesen, die ist jetzt verheiratet, hat einen neuen Mann, der arbeitet und sie arbeitet auch nebenher, hat eine Schwester, die ist 9. Wie lange hast du deinen Vater nicht mehr gesehen? Ja, wie lange ist das? Das ist noch gar nicht so lange her. Das war nicht so, ich habe eine Lehre gemacht, der hat da vor 5, 6 Jahren und da hat Kontakt zu mir gesucht erst. Und ich habe gesagt, naja, ich kann mit ihm reden und seine Seite in der Story hören. Eine Chance geben wollte ich ihm eigentlich. Aber das ist alles nicht so gelaufen, wie du wolltest. Und dann hat er sich auch jahrelang gemeldet, da kamen seine Enkel, also meine 2 Töchter zur Welt. Und auf einmal, jetzt habe ich vor 10 Monaten meinen kleinen Sohn bekommen und den habe ich einmal gesehen. Hat sich nie wieder gemeldet. Dass er einmal sagt, ich komme mal vorbei. Dann kannst du ihm auch nicht hinterherlaufen, dann ist es halt so, ne? Ich rufe immer an, er ruft dich einmal an, er ruft dich zu den Geburtstagen. Man kann es nicht erzwingen, ne, das Ganze. Ja, nee, ich kann dich nicht zwingen, will ich auch gar nicht. Ich habe damit abgeschlossen, ich habe meinen Mann, er hat mir sehr viel geholfen, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich dich gehabt hätte, ich glaube, das wäre böse mit mir geendet, glaube ich. Ich habe damals schon versucht, mich mit Euko zu betäuben. Damals, wo ich 17, 18 war, habe ich versucht. Ich wollte auch schon umbringen, weil ich habe kein Leben in Hand mehr gehabt. So, ich wünsche dir schöne Weihnachten, Marion. Dir, deiner Familie. Ja, ich danke, dass wir Zeit haben, dass ich reden durfte. Ja. Weil ich habe gestern auch schon versucht, da hatte ich den Pech gehabt. Ja. Und war sehr, sehr nervös irgendwie. Alles Gute und guten Rutsch vor allen Dingen. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Schönen Gruß an die Familie. Ja, danke ebenso. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Frank, 37. Hallo? Ja, Frank, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist eigentlich ein Hobby. Ein Hobby? Ja, und zwar ein schönes Hobby für mich, aber du weißt nicht, ob es für die anderen... Geh mal bitte noch näher ans Telefon. Ja, ich bin eigentlich so gut, wie es geht, dran. Ja, ein schönes Hobby, aber du weißt nicht, ob es für die anderen schön ist, oder wie? Ja, oder ob es für die anderen so interessant ist. Nein, wir sind gespannt, erzähl es. Ja, und zwar sammle ich seit 2 Jahren diese BASF-Audio-Kassetten. Also Audio, das sind die Musikkassetten. Du sammelst BASF-Musikkassetten? Ja, und zwar nicht wegen der Musik, die drauf ist, sondern wegen der verschiedenen Gestaltung. Also da gibt es doch jetzt zum Beispiel Normalkassetten, also Ferro, dann Chrom Super, Chrom Maxima, Metallkassetten. Ja. Und was für ein langweiliges Hobby. Was für ein langweiliges Hobby. Was ist denn da schön, also so blöde Kassetten zu sammeln? Naja, sagen wir so, bei der jetzigen Zeit ist es wahrscheinlich für mich verständlich, dass du so reagierst. Ja. Weil jetzt sehen sie ja fast alle gleich aus. Ja. Aber ich habe zum Beispiel welche von 1970 bis zur jetzigen Zeit. Toll. Wie? Toll. Ja, nun fehlen mir aber noch eine ganze Menge von 70er Jahren und von 80er Jahren. Ja, da kann ich dir jetzt nicht behilflich sein. Du kennst dich wahrscheinlich da sehr, sehr gut mit aus, ne? Mit diesen Audiokassetten. Aber es müssen immer welche von BASF sein, oder? Ja. Also warum eigentlich von dieser Firma? Naja, das ist eigentlich so ein Tick von mir gewesen, dass ich angefangen habe, auf einmal, weil ich da so viele verschiedene Sorten von hatte. Da ging das auf einmal los, von der Serie von 72, da habe ich auf einmal gedacht, Mensch, wie sieht da wohl die 16 oder die 19 von aus? Würde mich natürlich auch brennend interessieren. Also, ich will dir mal ehrlich sagen, wenn ich sowas höre, ne, es gibt ja Leute, die verrücktesten Sachen sammeln oder so, dann sitze ich eher immer fassungslos da und denke, was geht denn in diesen Menschen vor? Warum tun die das? Was ist denn das für ein Lustgefühl dabei, sowas zu sammeln? Naja, sagen wir so, nun weiß ich nicht, ob das nun einen unmittelbaren Zusammenhang spielt. Hm. Ich kann seit ein paar Jahren sehr schlecht sehen. Also ich bin fast erblindet und nun weiß ich nicht, ob dadurch die Energien... Ja, aber noch kurioser, dann siehst du, kannst du es ja gar nicht richtig angucken. Naja doch, ich muss die sehr dicht vors Auge nehmen und dann kann ich die erkennen. Ach so. Und das bringt mir dann irgendwie wieder ein Glücksgefühl, oder? Ach so, ja gut, das ist natürlich dann verständlich. Aber nun weiß ich nicht, ob das vielleicht dadurch in so eine Richtung gegangen ist, ja? Weil ich habe früher auch mal Diskothek gemacht. Ja. Und dadurch hatte ich die alle so schön nebeneinander geordnet. Da habe ich mir so ein antikes Regal dahin gemacht. Mhm. Und dann habe ich die alle reingestellt. Und da fing das dann an, dass ich eben unbedingt überlegt habe, na, wie sieht wohl die eine von der Serie noch aus? Könnte man dich denn irgendwie vielleicht mal... zu Wetten, das bringen? Kannst du die irgendwie erkennen? An, oder? Ja, also da wäre ich sehr dankbar, wenn sowas, ja, weil ich mich nämlich, ich habe mich auch sehr damit auseinandergesetzt. Ja, lass uns mal eine Wette formulieren. Wie könnte die aussehen? Wetten, dass Frank, formulieren wir weiter. Alle gezeigten BASF-Kassetten in die entsprechende Herstellungszeit oder in das entsprechende Herstellungsdatum des Jahres einordnen können. Ah ja, wie viel könnte man da zeigen an der Anzahl? Also bestimmt 120, 150. Das wäre eine Wette, ne? Können wir uns vorstellen. Ja. Ja. Vielleicht haben die Kollegen vom ZDF zugehört, heute Abend hier zugesehen. Das wäre toll. Sonst bewirb dich doch ganz einfach mal. Aber ganz im Ernst, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das funktioniert als Wette. Also ich bin jetzt erstmal ganz doll dankbar, dass du jetzt mir so nett entgegenkommst. Ich habe nämlich eine ganz große Bitte, weil ja nun auch viele zuhören. Ja. Weil ich ja auch nun aus der ehemaligen DDR komme. Mhm. Ich wohne zwar jetzt schon seit einem Jahr hier im Westen, aber ich komme aus der ehemaligen DDR. Ja. Und dadurch fehlen mir nun auch noch viele von den 70er und 80er Jahren. So. Du willst wenn hier jetzt irgendjemand zuhört aus den 70er und 80er Jahren von diesen Kassetten, der möge sich dann hier melden und wir machen den Kontakt dann zu dir. Ausnahmsweise. Oh, das wäre toll. Normalerweise mache ich das ja nicht so gerne. Oh, da danke ich dir ganz so, Frank, und wenn du bei Wetten, dass auftrittst, wirst du uns noch informieren vorher. Dann machen wir hier auch noch ein bisschen Werbung für dich, okay? Dann würde ich mich auch bei dir erkenntlich zeigen. Mit zwei BASF-Kassetten vielleicht. Also sagen wir so, Domian, es soll jetzt nicht irgendwie sein, dass ich jetzt billig irgendwie an Kassetten rankomme. Nein. Das merkst du ja. Wir haben es schon verstanden. Sondern es geht mir nur um die Farben, um die verschiedene Aufmachung, also um das Aussehen der Kassetten. Alles klar. Schöne Weihnachten. Gut, ich danke dir, Domian. Tschüss. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten. Dankeschön, tschüss. Marina, 48 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Abend. Marina. Oder guten Morgen ist besser gesagt. Hallo. Hallo. Dein Thema. Ja, mein Thema ist nicht ganz so lustig, hat auch nichts mit einer Wette zu tun. Ich habe einen Sohn, der jetzt 11 Jahre alt ist und der wieder an Krebs erkrankt ist. Das heißt, mit 9 Jahren das erste Mal und hat Chemotherapie, Bestrahlung bekommen. Was für ein Krebs hatte? Der hat einen Rhabdomyosarkom, nennt sich das im Medizinischen, das ist auf gut Deutsch Weichteiltumor, also der tritt dort auf, wo Muskel und Bindegewebe ist, und bei meinem Sohn war es halt am Knöchel und sah aus wie eine ganz simple Prellung, wie nach dem Sport halt mit 9 Jahren. Mhm. Ja, und bis dann nach 5 Ärzten, die alle die gleiche Diagnose gestellt haben, einer gesagt hat, die lassen das Ding operieren und dann bist du nach 5 Tagen wieder bei der Mama. Ja, und die 5 Tage waren eben nicht bei der Mama. Danach musste ich zum Gespräch, als der OP-Befund da war. Und von da an ist mein Kind in die Universitätsklinik nach Ulm gekommen, wo es in sehr guten Händen ist und wo... Aber wenn man als Mutter erfährt, dass der 9-jährige Junge an Krebs erkrankt ist, das ist doch wahrscheinlich ein super krasser Schock, ne? Im ersten Moment glaubt man das nicht. Ich habe bis Weihnachten, das war im Oktober, ging das los, diese Odyssee, bis Weihnachten 97, wie ich auf dieser Krebsstation war und habe diese Massen an Kindern gesehen und die Eltern, wo die trotzdem, das hört sich schizophren an, relativ fröhlich sind, weil die Kinder so lebensbejahend sind. Ich habe immer gedacht, du gehörst da überhaupt nicht hin. Das ist verkehrt und da irgendwann ruft dich einer an und sagt, also Frau, sowieso, das ist ein Irrtum und es ist doch nicht so schlimm. Bis ich dann durch die Therapie, durch diese Wahnsinnsnebenerscheinung, was ich vor 10 Jahren bei meiner Mutter auch schon alles erlebt habe, ja, gesehen habe, doch, es ist so, das ist sein Kind, der wog dann nur noch 28 Kilo, ich durfte ihn zwischendurch immer nach Hause nehmen, damit die kleine Seele wieder aufgebaut wird. Hast du ihm das, kannst du ihm das, oder hast du ihm das richtig erklären können? Ich habe gesagt, in seinem Körper ist was, was nicht hingehört, und wenn wir da nicht Acht geben und alles das machen, dass diese Krankheit auch zum Tode führen kann. Versteht aber wenn man er das? Kämpft, versteht er das? Er versteht das und er ist unwahrscheinlich reich, wie viele andere Kinder, die eine ähnliche Krankheit durchmachen, ob Leukämie oder Tumor. Wie geht es ihm jetzt ganz aktuell? Im Augenblick ist es so, dass er schon wieder 5 Tage Chemo durchgemacht hat, auf 24 Stunden. Jetzt schläft er fest. Morgen müssen wir wieder in die Klinik zur Blutuntersuchung, weil am Montag eine große Untersuchung stattfindet. Da werden gewisse Zellen im Blut gesammelt, weil er dann eine Hochdosis-Therapie erhält. Was wird denn gesammelt? Stammzellen, also Leukozyten und Thrombozyten, also Bestandteile des Blutes, die kriegt er dann nach dieser Hochdosis-Therapie wieder selber. Er spendet praktisch seine eigenen, sein eigenes Blut. Wie ist denn, wie weit ist denn die Krankheit jetzt im Moment fortgeschritten? Die ist so weit fortgeschritten, dass mein Sohn, ich habe noch 2 erwachsene Kinder, dass mein Sohn nur noch eine Überlebenschance von 10% hat. Also wir gehen davon aus, und es ist versucht, Hartes zu sagen, aber ich muss, das muss raus, dass er halt bis nur 10% zum Leben hat. Das haben die Ärzte dir auch so ganz klar gesagt. Ich habe schriftlich. Ich habe von der Studienzentrale schriftlich, aber es sind 10%. Was heißt denn da 10? Lohnt es sich zu kämpfen, ja? Was heißt denn 10%? Bedeutet das, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat? Nein, das ist nicht zeitlich begrenzt. Ich habe die Chance ist so gering. Die Chance ist nach den Studienergebnissen, die vorliegen, ja Gott, das sind halt 10% die Chance, die er hat zum Überleben. Und ich sage, gut, damals waren es 25%, da haben wir gesagt, wir gehören dazu. Wir haben so intensiv gelebt, wir haben so ein schönes Jahr, wo ich gesagt habe, du weißt nie was, kommt meine Tochter, sagt, was der alles kriegt. Ich sage, wir wissen nicht, wie lange wir das Kind haben. Und wirst du so ein bisschen aufgefangen, hast du mit gleichermaßen betroffenen Müttern Kontakt? Die Kontakte kommen in den Kliniken und jeder Mensch ist ja nun mal verschieden. Manche kommen damit selber sehr, sehr schwer klar. In jeder Klinik wird es anders gehandhabt. Ich versuche das. Ich war auch beim Pfarrarzt im Gespräch, obwohl ich früher überhaupt nicht gläubig war. Aber das tat gut. Ich habe einen sehr guten Kinderarzt, mit dem ich mich unterhalten kann. Viele sagen, Gott, wie Sie das machen. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß es nicht. Manchmal funktioniere ich bloß und sage, ich bin es dem Kind schuldig. Christiane, da wir unser Gespräch jetzt gleich beenden müssen und es mir ein bisschen leid tut, dass wir nicht länger haben reden können, darf ich dir denn anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch etwas sprichst? Gerne. Das ist die Annette. Das Verfahren ist so, du legst jetzt auf und dann ruft die Annette dich gleich nochmal an. Okay, das lebt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen und deinem Sohn alles Gute und ganz, ganz viel Kraft. Ja, und ich bedanke mich für die Gelegenheit und egal wen es trifft, es lohnt sich immer zu kämpfen und wenn es nur 2% sind und egal wie alt derjenige ist oder diejenige. Ja, alles Gute. Ein schönes Fest, bleib gesund. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. So, jetzt habe ich noch die Christiane und die ist 20 Jahre alt. Hallo. Hi Domian, ich bin Christiane. Hallo Christiane. Hallo. Mit ganz, ganz hoher Stimme. Ja, ich bin super aufgeregt. Mann. Ich habe ein Weihnachtslied für dich. Also, ein Weihnachtslied? Ja. Wie schön, zum Abschied, jetzt in die Weihnachtspause. Ja, nur für dich. Einmal durch. Ich höre deine Sendung jeden Abend, alles klar. Einmal tief durchatmen. Ja. Und dann? Okay. Dann hören wir uns jetzt nach dem Rabbi Gramm vorhin noch ein Weihnachtslied an. Okay. Ja, bitte. If I should stay, I would only be in your way. Nicht du, mehr. Arme, du bist aber ganz... Aber ich singe den Refrain vor, okay? Ja, bitte, den Refrain, das reicht dann ja auch. And I will always love you. I will always love you. Wunderbar. Wunderbar. Also ich merke den sehr guten Willen und ich höre die sehr schöne Stimme. Dankeschön. Du bist jetzt aufgeregt und ich wir haben... Ich bin super aufgeregt. Ja. Ich bin am Zittern, ich bin am Wimmern ohne Ende. Und wir haben eine schlechte Leitung. Wenn du nicht aufgeregt wärst und du vielleicht hier stehen würdest, wäre das ein fantastischer Vortrag gewesen. Ja. Bin ich ganz sicher. Ich fühle mich sehr geschmeichelt und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich weiß doch, was ich noch sagen möchte, ich möchte unbedingt, auch wenn es nervt, weil jeder dich danach fragt, ich möchte unbedingt ein Autogramm von dir. Kriegst du? Das hoffe ich. Ja. Ich wünsche dir ganz frohe Weihnachten. Ich dir auch. Ich sehe dir gerade in die Augen. Ich finde das so wahnsinnig. Ich wünsche dir jeden Abend für deine Sendung, echt. Und du kriegst ein Autogramm. Ich wünsche dir auch super schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Ja, einen guten Rutsch. Und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Du kennst das ja, ne? Ja, leider nervig. Nein, das ist völlig in Ordnung. Vielen lieben Dank für das schöne Lied und nochmal alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Christiane. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt schaffe ich es gar nicht mehr, meine Leute hier zu benennen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, fürs Zuhören und freue mich auf nächstes Jahr. Wir sind am 10. Januar wieder da. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Tschüss.